Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Und da es Radio ermöglicht, leicht Distanzen zu überwinden, egal ob sie geografisch oder zeitlich sind, befinden wir uns jetzt in Triest und Wien und zwischen gestern und heute. Wir verdanken das Italo Svevo, einem der wichtigsten italienischen Romanschriftsteller des 20. Jahrhunderts. Italo Svevo wurde 1861 in Triest geboren, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte. Sein Vater stammte aus Wien, seine Mutter aus Triest. Beide kamen aus relativ wohlhabenden jüdischen Familien. Sein ursprünglicher Name war Aaron Hector Schmitz oder Ettore Schmitz. Italo Svevo sprach perfekt Deutsch und interessierte sich sehr für das Werk Arthur Schopenhauers und Sigmund Freuds. Freuds Traumdeutung übersetzte er ins Italienische. In unserem heutigen Hörspiel geht es um Träume, um Fantasien und sicher auch um Psychoanalytisches. Das alles aber in Form einer schwarzen Komödie, denn ein trauernder Ehemann bittet seinen Freund, ihm bei einer Art Totenbeschwörung beizustehen, denn einmal noch möchte er mit seiner verstorbenen Gemahlin sprechen können, um von ihr etwas Spezielles zu erfahren. Das ist ein Vorhaben, das auch die Beziehung der beiden Männer auf die Probe stellen wird. Hören Sie heute Geisterstunde von Italo Svevo mit Joachim Bissmeier und mit Helmut Lohner. Regie in dieser Produktion aus dem Jahr 1992 führte Klaus Gmeiner. Auf dein Wohl, mein lieber Bruno. Auf die liebe Verstorbene. Nochmals Dank, dass du gekommen bist, an meinem Experiment teilzunehmen. Bist du satt? Doch, doch. Gut. Ach, die unvergesslichen Stunden. Ja. Dies war immer der schönste Augenblick. Wenn du satt warst? Wenn deine Frau uns den Kaffee reichte. Das geistvolle Gespräch nach dem Abendessen. Normalerweise bist du aber immer eingeschlafen. So? Heute wird mir das nicht passieren. Ich sterbe vor Ungeduld. Giovanna! Wünschen Sie noch was, Signor Adriano? Du kannst abräumen, Giovanna. Bring uns den Kaffee und verschwinde in deiner Küche. Ich brauch dich heute Abend nicht mehr. Zigarre? Sicher, gerne. Ach, gerade beim Abendessen fühle ich, seit Clelia tot ist, Einsamkeit. An der Köchin wird es aber nicht liegen. Nein. Ich habe übrigens viel zu schnell gegessen, merke ich. Ich dachte, je schneller ich esse, desto schneller vergeht die Zeit. Wir werden Clelia wiedersehen. Dass du an dieser Schnapsidee glaubst, man könnte dich beneiden. Ich bin meiner Sache vollkommen sicher. Ich habe die Tote nämlich schon gestern beschworen. Gleich nachdem ich den Artikel gelesen hatte. Es war genau zu dieser Zeit. Ich saß in diesem Sessel. Da geht die Tür auf. Der Kaffee, Signori. Ja, danke, Giovanna. Danke. Und jetzt lass uns allein. Wir wollen auf keinen Fall gestört werden, verstanden? Schon gut. Ich gehe ja schon. Gute Nacht. Verstehst du, ich muss sie unbedingt wiedersehen. Es ist wichtig für mich. Du kannst dieses starke Verlangen womöglich nicht nachvollziehen, Bruno. Tja, jeder auf seine Weise, Adriano. Gut. Gerade dieses starke Verlangen in Verbindung mit der Fähigkeit meditativer Versenkung, sagt der Verfasser, ist die Voraussetzung, die Verbindung mit den geliebten Toten aufzunehmen. Du hast den Artikel gründlich durchgelesen? Ja, ja. Ich versetzte mich also in meditative Versenkung. Mhm. Die Tür ging auf. Ich spürte den Luftzug. Ich wusste, sie ist da. Ich sagte, Clelia, Liebste, wenn du es bist, gib mir ein Zeichen. Ich streckte den Arm nach ihr aus und in diesem Augenblick erhielt ich einen heftigen Schlag auf den Arm. Was lachst du? Die Schnapsidee geht ziemlich weit. Hier, sieh meinen Arm. Siehst du den Fleck? Schildert in allen Regenbogenfarben. Vermutlich hast du dich an einem deiner kolossalen Möbel gestoßen. Nein, ich schwör's. Und sie hat dich nur verprügelt oder habt ihr euch vielleicht auch unterhalten? Bruno, unter Freunden. Seit ich Gewissheit habe, habe ich Angst vor ihr. Ich habe auch nicht dran geglaubt und der Beweis, vorher hatte ich keine Angst. Lach nicht, ich bitte dich. Verzeih mir, Adriano. Deine Frau ruht still im Grabe. Du rufst sie, sie kommt und du hast Angst vor ihr. Was soll sie sich denken? Nimm an, sie hätte vorgehabt, heute wiederzukommen. Sie wird beleidigt sein und kommt nicht. Ich glaube, dass die Toten alles verstehen. Sie hatte im Leben auch große Angst vor Gespenstern. Einmal habe ich zum Spaß zu ihr gesagt, ich würde ihr nach meinem Tod als Geist erscheinen. Da ist sie blass geworden. Ich musste ihr hoch und heilig versprechen, sie in Ruhe zu lassen, sollte ich vor ihr sterben. Also brauche ich mich vor ihr meiner Angst nicht zu schämen. Sie wird mir verzeihen. Aber ich dachte mir, wenn du in der Nähe bist, habe ich weniger Angst. Ich kam auf dich, denn dir war sie quasi wie eine Schwester. Aha, quasi wie eine Schwester. Nur kann ich nicht so fest daran glauben wie du. Die Toten sind tot und können mit uns noch weniger anfangen als wir mit ihnen. Streiten wir nicht, wir werden gleich den Beweis haben. In 10 Minuten geht jeder in seine Ecke. Du hier, ich da. Wir machen es uns bequem, als wollten wir nur ein Schläfchen halten und denken intensiv an Clelia. Die Anleitung sagt, dass man ihr keinerlei Befehle erteilen darf. Nein, wir werden so tun, als wäre sie noch bei uns. Ich werde mir vorstellen, ich hielt es in meinen Armen. Und du wirst dir vorstellen... Ja? Du stellst sie dir genauso vor. In meinen Armen? Nein, in meinen natürlich. Ich habe sie nie in deinen Armen gesehen. Na, macht nichts, tu es mir zuliebe. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich sie mir so vorstelle, wie ich sie in Erinnerung habe? Wenn sie uns nach dem Essen den Kaffee servierte? Das würde mir leichter fallen. Nein, leichter ist sie zu beschwören, wenn wir an einen ernsteren Augenblick in ihrem Leben denken. Erinnerst du dich, als ich krank da niederlag und sie mir, und zwar in deiner Gegenwart, die Hand auf die heiße Stirn legte? Oh, ja, ja. Ich erinnere mich an die Zeit. Du warst ans Bett gefesselt. Oh ja, ich erinnere mich. Gut, so stellst du sie dir vor. An meinem Schmerzenslager sitzend. Sie berührte deine Stirn, um zu sehen, ob du Fieber hast. Richtig. An diesen ernsten Augenblick in ihrem Leben sollten wir denken. Stell dir vor, wie ihr Herz einer liebenden Gattin beim Anblick meiner Krankheit schlägt und ihr Geist wird von dieser Erinnerung mächtig beschworen sein. Wenn du willst, denke ich mir einen ernsten Augenblick, aber nicht diesen, denn ich erinnere mich, dass sie deine Stirn eher kühl fand und darüber gelacht, dich ausgelacht. Dann sag mir wenigstens, was du dir denkst. Wenn du meine Vorstellung nicht unterstützen kannst, dann ich vielleicht deine. Muss es denn ein ernster Augenblick sein? Das ist schwer, denn ehrlich gesagt, bis auf ihre Todesgrimasse, habe ich sie immer nur lächeln, lachen gesehen. Sie war eine einzige Freude für dich und alle, die hier aus- und eingingen. Du hast sie falsch in Erinnerung. Im Grunde war sie ein tief ernster Mensch. Nur die Oberfläche war heiter. Was streiten wir uns? Ich bin hier, um dir einen Gefallen zu tun. Denken wir uns deine Frau, wie du sie möchtest. In deinen Armen. Danke. Nur so kann das Experiment gelingen. Clelia weiß, dass ich nach Monaten mit meinen Gedanken immer noch bei ihr bin und täglich nach der Börse auf den Friedhof gehe. Warum genügt dir das nicht? Warum musst du noch dieses Experiment machen, das eine Zumutung für sie ist? Ich sollte besser gehen. Hast du auch Angst? Angst? Ich habe höchstens Angst, mich lächerlich zu machen. Das glaube ich dir nicht. Du hast Angst, Bruno. Du willst dich herausreden. Du machst dich doch nicht lächerlich, wenn du an meinem Experiment teilnimmst. Ich kann mich doch nur selbst lächerlich machen. Du hast recht. Was habe ich damit zu tun? Darum lass mich nicht allein. Sonst gehe ich ins Hotel. Ich bleibe nicht in einem Haus, wo Geister erscheinen. Dann wären alle Ängste, die ich heute ausgestanden habe, umsonst gewesen. Und zwar durch deine Schuld. Und ich kann morgen von vorn anfangen. Ärmste, der Schmerz hat dich um den Verstand gebracht. Merkst du nicht, dass du fantasierst? Und wenn schon, dann musst du Mitleid haben, das schuldest du mir. Als hier noch Lebensfreude herrschte, hast du daran teilgenommen. Ich und die arme Clelia, keine Abwechslung, die wir uns gönnten, ohne an dich zu denken. Sie sagte immer, was laden wir ihn ein? Könnten wir nicht einmal für uns alleine sein? Das hat sie gesagt. Na, nicht, dass sie dich nicht mochte. Im Gegenteil, glaub mir. Aber ein Junggeselle ahnt nicht, dass ein Mann und seine Frau auch mal allein sein möchten. Verstehst du? Ich dachte, das Problem der Ehe besteht darin, dass Mann und Frau zu viel mit sich allein sind. Und zu lange. Zu lange. Komm, beruhige dich, Adriano. Ja, schon gut. Oh, es ist 11:45. Ich erwarte von dir, dass du ernst bleibst bis zuletzt. Mit dem nötigen Ernst muss die Sache gelingen. Zum Glück trägst du wenigstens einen schwarzen Anzug. Hast du eigentlich Trauer? Nur eine entfernte Verwandte. Aha. Hast du geerbt? So gut wie nichts. Oh, herzliches Beileid. Danke. Also, du hast mir versprochen, dass du mit Ernst bei der Sache bleibst. Aber ohne innere Überzeugung, nur dir zuliebe. Ich möchte mich nicht zum Gespött der Leute machen. Es wird niemand erfahren. Erscheint sie nicht, sagen wir es keinem. Und wenn sie erscheint, hör mal, glaubst du, dass sie sich über uns lustig macht? Das habe ich nicht gesagt. Zu Lebzeiten hätte ich ihr das zugetraut, aber im Tode vergeht einem das Lachen. Ich sag's dir noch einmal, du kanntest sie nicht. Um zu wissen, wie ernst sie war, hättest du sie in den Anfangsjahren unserer Ehe kennen müssen. Sie war so jung und schon so ernst. Ich stand geschäftlich noch auf schwachen Füßen und wenn ich Sorgen hatte, sagte ich ihr's. Heute tut das mir leid. Mach dir nichts draus, Adriano. Du warst ein idealer Gatte, was man von mir nicht sagen könnte, hätte ich je geheiratet und meine Frau wäre tot. Tja, hätte. Wäre. Ich sage das, um mich traurig zu stimmen. Das heißt, in einen Gemütszustand zu versetzen, der deinem Experiment entspricht. Na komm, ich finde dich traurig genug. Todtraurig. Du brichst mir das Herz. Aber nein, die Sache ist die, ich kann Frauen nicht ausstehen. Wie bitte? Ich meine die, die ich kenne. Aha. Wenn du auf sie wartest, kommen sie nicht. Sind sie einmal da, wirst du sie nicht mehr los. Sei mal ehrlich, hast du deiner Frau nie gewünscht, sie möge von einer sanften, doch unwiderstehlichen Gewalt hinweggefegt werden? Sagen wir, auf dem Mont Blanc. Natürlich, ohne dass hier ein Haar gekrümmt wird. Wie grausam, Bruno. Nie und nimmer. Das sagst du nur, weil du Angst vor Gespenstern hast. Ich bitte dich, red nicht so. Ich schwöre, dass ich meine Frau nie auf den Mont Blanc gewünscht habe. Dann bist du anders als ich. Ich dachte es mir. Weißt du, ich will mit einer schönen Frau gern zu Abend essen. Aber sie den ganzen Tag dabei haben, schon zum Mittagessen. Ach, du Ärmster. Hast du auch nur gewisse Frauen gekannt? Ach, ich glaube, für mich ist eine so gut wie die andere. Ja, ich spreche nicht von deiner armen Clelia. Ah, du bist durchschaut, mein Lieber. Das sagst du, weil du Angst vor Gespenstern hast. Richtig. Aber wenn wir beide Angst haben, ich bitte dich, lassen wir es doch. Ich dachte, du hättest mehr Mut als ich. Dann rede du nicht so. Also, lassen wir es? Nein. Nein, jetzt will ich's wissen. Ich schreibe gerade an was. Da kann ich die Erfahrung gut gebrauchen. Na, also los. Und du bist tapfer genug? Du wirst mich notfalls verteidigen? Hab ich für dich nicht immer getan, was ich konnte. Gut. Es ist Zeit. Hm? Du setzt dich in diesen Sessel. Ja. Ich lege mich aufs Sofa. Ja. Clelia, mein treues Weib. Das könnte dir so passen. Ja. Dein treues Weib. So komm doch, Clelia, Liebste, komm. Was sagst du da? Mein Clelia, Liebste? Clelia? Ja, bist du verrückt geworden? Was habe ich denn gesagt? Schluss jetzt, aus! Die Seance ist beendet. Bitte dich, bist du jetzt eifersüchtig auf ein Gespenst, das gar nicht erscheint? Schweig, komm, sprechen wir nicht mehr davon. Wolltest du nicht gehen? Also bitte, jetzt bist du sauer. Nein, nein. Ich will vergessen, was ich gehört habe. Es hat mir wehgetan. Adriano, du gibst meinen Worten eine Bedeutung, die sie gar nicht haben. Du hast gerufen, oh meine Clelia, komm zu mir. Versteh mich doch. Ich habe sie so heiß beschworen, dass ich mich letztendlich irgendwie in deine Rolle versetzt habe. Ach. So muss ich sie mit einer guten alten Freundin verwechselt haben, die mir so treu ist, wie sie dir. Sehr logisch. Sie heißt nicht Clelia, sondern Clara. Ich muss sie Clelia genannt haben, weil ich im Unterbewusstsein eben an deiner Stelle war, Adriano. Das glaube ich dir nicht. Sag die Wahrheit. Du hast Clelia begehrt. Ach. Gib es zu! Du hast es schon zugegeben. Ich hätte das Gefühl, dich zu beleidigen, wenn ich es abstreiten würde. Übrigens begehre ich viele Frauen, ich möchte sagen fast alle. Das ist meine Art, sie zu hassen. Mit Recht, denn sie wollen alle nichts von mir wissen. Ja, jetzt verstehe ich Clelias unüberwindliche Abneigung gegen dich. Vergeblich habe ich deine guten Eigenschaften gerühmt. Sie wollte nichts von dir wissen. Sie spürte dein schamloses Verlangen und war gekränkt. Sie hat mir das nie gesagt, versteht sich. Aber jetzt begreife ich, warum sie alles getan hat, um dich fernzuhalten. Du warst ihr ein Greuel. Kein Greuel. Jetzt übertreibst du aber. Doch, ein Greuel. Greuel. Und ich, Esel, habe ihr das ausgeredet. Aber, naja, bitte, bitte. Den Toten kannst du ja anhängen, was du willst, Liebe, Hass. Sie können sich ja nicht wehren. Ich kann beweisen, was ich sage. Ich habe Briefe von Clelia, aus denen ihre Antipathie gegen dich klar hervorgeht, Bruno. Morgen zeige ich sie dir. Du kannst sie für dich behalten. Wenn du es nicht glauben willst, dann hole ich sie doch gleich. Pfui, schämt euch, alle beide. Clelia, der Geist, Hilfe! Ich hab dich nicht gerufen. Adriano, Adriano, lass dich nicht täuschen. Das ist nur ein Trick, nur ein Trick. Mein Gott, jetzt ist er ohnmächtig geworden. Was sind das für Sachen? Hör mir zu, mein Freund. Ich muss mit dir reden, ehe er wieder zu sich kommt. Du spielst deine Rolle gut. Ein hübscher Trick übrigens. Komplimente. Ich bin Clelia. Du? Meine Clelia. Dann komm in meine Arme. Ja, du. Was? Luft in Kleidern. Ich liebte Kleider so sehr. Jetzt habe ich nur noch sie. Arme Clelia. Oh, ich freue mich, dich wiederzusehen. Wenn auch unter diesen Umständen. Wer weiß. Vielleicht hilft es mir, meine Ruhe wiederzufinden. Darum bin ich gekommen. Aha. Du willst mir nur zeigen, was ich begehre, gibt es nicht mehr. Na schön, es freut mich trotzdem. Es war zwischen uns ja auch Freundschaft, echte Freundschaft. Fein, dass du so gut in Form bist, wenn man so sagen kann. Wenn du wüsstest, welche Katastrophe dein Tod für mich war. Haus und Familie sind dahin. Wessen Familie? Ich irre durch die Straßen der Stadt auf der Suche nach einem Gedanken, einem Sinn. Und deiner Frau? Du bist doch ein Geist. Du kannst mir doch ins Herz blicken. Spürst du nicht, dass ich bis heute einzig an dich denken kann? Ich spür's. Du Ärmste. Was mache ich jetzt mit dir? Willst du nicht lieber mit Adriano sprechen? Was hat er nur? Ist er auch tot? Das wäre eine lustige Seance. Er ist nur ohnmächtig. Wecken wir ihn auf. Ich gehe kaltes Wasser holen. Mit dir will ich sprechen. Ich bitte dich, Bruno, streite dich jetzt, wo ich tot bin, nicht mit meinem Mann. Um mir das zu sagen, bist du gekommen? Ja, darum. Ich habe den Streit doch nicht angefangen, das war er. Er will mir weismachen, ich wäre dir ein Greuel gewesen. Ihn musst du kritisieren, nicht mich. Euch beide. Als ich noch lebte, da warst du so diskret. Erinnere dich, es gab eine Zeit, da wollte ich mich scheiden lassen, um immer, immer bei dir zu sein. Du hast es mir ausgeredet. Eben. Er weiß ja gar nicht, was er mir verdankt. Sag du's ihm, damit er sich nicht so viel einbildet. Ja, ihr Männer wollt immer, dass man euch alles verdankt. Stell dir vor, ich habe im Jenseits Augusto getroffen. Ach so? Augusto. Mit dem gehst du jetzt? Ach was. Aber der behauptet, er hätte das ganze Jenseits von A bis Z persönlich umkrempeln müssen. Vorher wäre es unbewohnbar gewesen. Und das hast du diesem Flachkopf geglaubt? So seid ihr Männer doch alle. Du hast mir ein Paradies bereitet. Adriano hat mir ein Paradies bereitet. Er weiß nicht, dass ich in seinem gemütlichen Paradies vor Langeweile gestorben wäre. Hätte ich dich nicht gehabt. Und du willst nicht wissen, dass du eine Art hattest, mich wie eine Göttin zu empfangen und wie ein Dienstmädchen zu entlassen. Ja, weil du immer Sachen sagtest, die meine zarten Empfindungen verletzten. Deine Empfindungen, ausgerechnet. Doch wenn ich von dir ging, fand ich wenigstens einen gewissen Trost in der mäßigen, aber gleichmäßigen Zuneigung meines Mannes. Er sah in mir weder Göttin noch Dienstmädchen. Manchmal denke ich, ich wäre ihm besser treu geblieben. Du wärst trotzdem gestorben. Psst. Dein Tod war das große Unglück. Vorher ging alles so gut. Ich wäre gestorben, aber dann hätte ich meine Ruhe gehabt. Jetzt, wenn ich nicht erscheine, zerstörst du mein süßes Bild in meines Mannes Seele und er verdirbt es in deiner. Ist es denn einer Frau in meiner Lage nicht einmal erlaubt zu sterben? Leider. Ich finde es unverzeihlich von Adriano. Er hätte besser aufpassen können. Alle sagen, du seist an einer Erkältung gestorben, die du dir geholt hast, weil er zu geizig war, nach dem Ball einen Wagen zu nehmen. Das ist nicht wahr, ich schwör's. Dann bin ich dir selber böse, dass du gestorben bist. Warum hast du nicht besser auf deine Gesundheit geachtet? Ach, was habe ich nicht getan, um dich zu vergessen. Aber der Schmerz bleibt immer derselbe. Du weißt, dass ich einen Roman begonnen hatte. Mein Meisterwerk. Ich werde ihn niemals vollenden, wenn du nicht wiederkehrst. Aber im Ganzen. Petrarca wurde doch als Laura starb ein noch größerer Dichter. Ich habe Petrarca nie gelesen, aber ich kenne den Fall. Es scheint, dass für ihn Laura ganz etwas anderes war. Von mir weiß ich nur, dass ich ganze Tage vor meinen Manuskriptseiten sitze und rauche, rauche, rauche. Da soll ich diesen deinen Mann ertragen, der sich einbildet, nur für ihn sei dein Tod ein Verlustgeschäft? Was macht es dir? Lass ihm die Illusion. Ich kann nicht. Kann nicht. Es ist stärker als ich. Diese Eifersucht ist doch jetzt töricht. Sorgt er vielleicht für deinen Unterhalt? Ich gehe ihm aus dem Weg. Warum rennt er mir nach? Eines Tages platzt mir der Kragen und... Und ich erzähle ihm alles. Das wird mir Erleichterung verschaffen. Ich hätte die Illusion, in flagranti ertappt zu sein. Ich wäre neu belebt. Tu's nicht, ich bitte dich. Liegt dir so viel daran? Dann gib du mir eine andere Illusion. Wenn du als Geist erscheinen kannst, bring deinen Körper mit. Gib mir mein Leben, meinen Seelenfrieden, meine Schaffenskraft wieder. Ich wette, dass du es kannst. Tu es, tu es. Du bist wahnsinnig. Aha. Du willst nicht. Dann schreie ich ihm in deiner Gegenwart, sobald er zu sich kommt, die ganze Wahrheit ins Gesicht. Du würdest mich, wenn möglich, ein zweites Mal töten. Ich habe zwei Gründe, wütend auf dich zu sein. Erstens, dass du tot bist. Zweitens, dass du kommst und mich erregst in diesem Zustand. So kenne ich dich gar nicht. Ich kenne dich ja so auch nicht. Ich möchte mit meinem Mann sprechen. Wo bin ich? Unter Menschen, die dich lieben. Menschen, dass ich nicht lache, die dich lieben. Ich lasse euch allein als Mann und Frau, die sich lieben. Bruno, lass mich nicht allein, ich bitte dich. Du hast es mir versprochen. Ja, wovor hast du denn Angst? Sie hat Schlimmeres durchgemacht. Ich wäre vor Schreck fast gestorben. Fein, dann hätte sie dich gleich mitgenommen. Bruno! Pass auf, wie ich mit Gespenstern rede. Geist der Clelia, hör mich an. Willst du, dass unter liebenden Menschen Frieden sei? Ja. Dann bring deine Leiche mit. Wenn du wüsstest, wie es mich freut, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Vor lauter Freude bin ich in Ohnmacht gefallen. Ja, du Ärmste. Es tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Wie das Leben so spielt. Wer hätte gedacht, dass du einmal Angst vor mir haben würdest? Soll das ein Vorwurf sein? Ich war immer gut zu dir. Ich habe auch keine Angst. Dann hast du auch keinen Grund dazu. Mir scheint jedoch, dass du fortgesetzt zitterst. Soll ich wieder gehen? Ich bin gewiss nicht gekommen, um dich zu quälen. Es ist dunkel hier. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich noch eine Lampe anzünde? Ganz wie du willst. Also, bist du nicht wie gewisse lichtscheue Geister, die das Licht scheuen? Das gefällt mir. In unserer Familie liebten wir immer die Wahrheit und das Licht. Ich glaube, ich fühle mich besser. Wir haben uns so nach einem Wiedersehen gesehnt. Und nun sehen wir uns wieder. Die Zeit vergeht. Ich muss bald zurück. Heißt das, Du hast endlich etwas zu tun. Du lachst. Dann brauche ich wirklich keine Angst zu haben. Das erinnert mich an unsere erste Begegnung. Da hast du auch gezittert. Ja, ich weiß. Dann wurdest du mutiger. Am Ende hast du ziemlich angegeben. Du sprachst immer von deiner Ménagère, sodass ich, nachdem du gegangen warst, im Wörterbuch nachschlagen musste. Ja, wenn es ans Heiraten geht, könnt ihr Frauen einem schon Angst machen. Bei dir war das alles ganz unangebracht. Aber ich kannte dich ja noch nicht. Komisch, dass ich erst sterben muss, um von dir so beurteilt zu werden. Oh nein, ich habe dich immer so gut beurteilt. Wenn ich es dir nicht gesagt habe, so deshalb, weil ich hoffte, dich immer noch besser zu machen. Man ist ja nie zufrieden mit dem Erreichten. Und wärst du nicht so früh verstorben, wer weiß, wie gut du noch geraten wärst. Seit meinem Tode scheinst du eher traurige Erfahrungen zu machen. Das schon. Doch eins muss ich sagen. Im Ganzen gibt man weniger aus. Viel, viel weniger. Das glaube ich. Es ist ja auch eine weniger da. Ach, es könnte von mir aus das Doppelte kosten, wenn du noch da wärst. Allerdings zahle ich jetzt so viel weniger, als ob viel, viel mehr das Haus verlassen hätten. Aber geh. Willst du die Rechnungen sehen? Nein, danke. Aber wenn du weniger ausgibst, lebst du auch schlechter. Ja, sicher. Man isst schlecht, gibt kein Geld aus und hat doch das Gefühl, bestohlen zu werden. Wie gesagt, es wäre mir ganz egal, wenn du noch lebtest. Aber heute regt es mich auf. Du siehst, du bist in keinem Fall zufriedenzustellen. Ich fürchte, dass die arme Giovanna, die dir den Haushalt macht, nicht rechnen kann und dir von dem ihren noch draufzahlt. Am besten, ich erscheine ihr mal und sag es ihr. Tu mir den Gefallen und misch dich nicht in Dinge, die dich nichts mehr angehen. Mich geht hier alles wohl schon längst nichts mehr an. Leb wohl. Nein, bitte, Clelia, verzeih. Ich wollte dich nicht kränken. Verstehst du, es ist neu für mich, mit einem Gespenst zu sprechen. Vielleicht finde ich nicht die passenden Worte. Du hast eben ein Wort gefunden, das mich sehr daran erinnert, wie ich behandelt wurde, als ich noch kein Gespenst war. Aber, Clelia, ich habe dich angebetet. Ja, ja, ja. Vergessen wir das. Im Ganzen genommen habe ich ja fast immer gehabt, was ich wollte. Wenn ich dir etwas verweigert habe, war es nur zu deinem Besten. Und was habe ich davon? Wie alle Frauen urteilst du vom Ergebnis her. Stell dir vor, ich wäre als Erster gestorben, da ich der Ältere bin, und hätte dich als Witwe zurückgelassen. Wären dir meine Lektionen in Sparsamkeit nicht zugute gekommen? Das waren reichlich grobe Lektionen. Ich sehe, du hast mich nicht sehr geliebt. Ich dagegen gehe täglich zum Friedhof, um ewig dein zu gedenken. Ich weiß. Du bist sehr nett, Adriano. Wie kann ich dir meine Gefühle beweisen? Soll ich dir den Tod wünschen, um mit dir vereint zu sein? Nein, nein! Also ist es doch besser, ich bleibe sachlich. Schau, Clelia, es geht ja nicht um mich. Aber das Leben eines Mannes ist de facto wertvoller als das einer Frau. Wenn ich stürbe, wäre das der Untergang all derer, die für mich leben und arbeiten. Es wäre eine wahre Katastrophe, glaub mir. Der Gedanke macht mich schaudern. Selbstverständlich wäre es mir das Liebste, gleich mit dir zu gehen. Aber was sollen die anderen sagen? Du weißt nicht, welchen Umfang meine Geschäfte angenommen haben. Ich bin der größte Kaffeeimporteur im ganzen Land. Dann verdienst du gut. Oh, in dieser Stadt dürfte kaum eine Firma vergleichbare Bilanzen aufweisen. Das bleibt natürlich unter uns. Das geht das Finanzamt nichts an. Und das erfahre ich jetzt, wo ich tot bin? Als ich starb, flog meine Seele durch das All und begegnete deinen Gedanken, die du dir während meiner kurzen Krankheit gemacht hattest. Was? Meine Gedanken fliegen da offen herum? Eine Indiskretion. Keine Angst, Adriano. Niemand beachtet sie. Und schon sind sie verflogen. Nun, der Doktor hatte dir gesagt, es sei keine Lebensgefahr, aber könne Monate dauern. Es sei eine langwierige Krankheit. Du hast sofort gedacht, das kleine Biest. Oh, nein. Doch, ganz genau. Das kleine Biest, so lange krank. Jetzt will sie jeden Tag ein neues Bett, und zwar nach der neuesten Mode. Sei nicht ungerecht, Clelia. Denk doch, wie ich dir beigestanden habe. Ja, Aber dann musste selbst dieser Esel von einem Arzt, als er wiederkam, feststellen, das kleine Biest hat ein so schwaches Herz, dass es der schrecklichen Atemnot nicht standhalten kann. Wie er dir das gesagt hat, ja, da hättest du gern viele neue Betten bezahlt, um mich nicht zu verlieren. Und dieser meiner Verzweiflung bist du im All nicht begegnet? Der Weg war damit gepflastert. Clelia, kann ich glauben, dass du mich wenigstens im Leben geliebt? Ich meine, nur mich geliebt hast? Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass mir dein Tod offenbar einen doppelten Schmerz beschert hat. Den meinen und den meines besten Freundes. Hast du mich gerufen, um mich zu beleidigen? Dieser Mensch benimmt sich höchst merkwürdig. Man könnte meinen, er hat die Frau verloren. Er ruft nach dir und breitet die Arme aus, als riefe er seine Frau oder seine Geliebte. Ich habe nichts gehört. Ich kam allein auf dein Rufen. Ich war befremdet, ihn hier anzutreffen. Mich befremden seine Äußerungen. Ich habe gedacht, du magst ihn nicht besonders. Ich sagte ihm, dass du ihn verachtet hast. Das stimmt, doch ich bereue es. Der arme Kerl, der so an uns beiden hing, hätte eine bessere Behandlung durch mich verdient. Und warum trägt er jetzt Trauer? Er sagt um irgendeine entfernte Verwandte. Wer trauert denn derart um eine entfernte Verwandte, die ihm kaum ein paar Kröten hinterlässt? Ich frage mich, ob sie je existiert hat. Da kannst du beruhigt sein. Ich habe sie gesehen. In der anderen Welt. Und dann frage ich mich, warum er, der so anhänglich war, als du noch lebtest, sich plötzlich nicht mehr blicken lässt, seit du tot bist. Betteln musst dich, dass er an dieser spiritistischen Sitzung teilnimmt. Und er kam nur widerwillig. Ist es ein Wunder, dass niemand mehr kommt, wenn in einem Haus so gespart wird? Du solltest heiraten, dann wird er wiederkommen. Adriano, es stört mich, dass du mit deinem besten Freund zerstritten bist. Denn das wird uns im Jenseits nicht verziehen, wenn wir Unruhe stiften. Jetzt zankt ihr euch meinetwegen und ich hab den Ärger, obwohl ich gar nichts dazu kann. Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich niemals mit ihm gestritten. Armes, kleines Biest. Meinetwegen sollst du nie wieder leiden. Ich muss ihn gleich umarmen. Dann will ich gehen, Adriano. Auf Wiedersehen. Halt! Warte noch, bitte! Wo ich mich langsam an dich gewöhnt habe. Sag mal, was machst du den ganzen lieben Tag? Kosmetik und Maniküre brauchst du ja nicht mehr. Lenkst du das Weltgeschehen? Ich schaue zu. Und siehst alles? Mehr als genug. Hör mal, Clelia, wenn ich deinen Wünschen entspreche und mich bereit erkläre, mit meinem alten Freund Bruno Frieden zu machen, um dir nicht zu schaden, was mir keineswegs leicht fällt, aber ich tue es um deiner Liebe willen, meinst du nicht, dass ich eine Belohnung verdiene? Gewiss. Ich werde dich von Zeit zu Zeit besuchen. Danke, tausend Dank. Doch gerade heute wäre was anderes für mich von größtem Nutzen. Dich kostet es nichts, für mich ist es lebenswichtig. Das wäre? Kannst du mir sagen... Was? Ob die Kaffeepreise noch weiter klettern? Die Kaffeepreise? Sind sie nicht hoch genug? Mein Gott, nicht einmal im Tode verstehst du was von Geschäften. Du bist mir ein schönes Gespenst. Also, lass es dir erklären. Dann kannst du mit Leichtigkeit gewisse Informationen beschaffen. Du musst wissen, dass die Kaffeepreise am Weltmarkt ausschließlich... Lass mich bitte gehen, Adrian. Dann sei doch nicht blöd! Versteh mich doch. Hast dir den Dickschädel bewahrt, mit dem du mich schon zu Lebzeiten verrückt gemacht hast? Der Kaffeepreis ist von Faktoren abhängig, deren Bewertung... Hör mir doch zu! Das Glück der Familie hängt davon ab! Die Familie besteht aus deiner Person. Hast du nicht selber gesagt, ich soll wieder heiraten? Wo kommst du denn her? Hast du gelauscht? Nein. Nein, man kann ja da nicht raus. Ich wollte nicht stören, also habe ich gewartet. Um einen winzigen Gefallen habe ich sie gebeten. Sie hat ihn mir verweigert. und mich ausgelacht. So sind die Frauen von heute. Hast du sie nach den Kaffeepreisen gefragt? Woher weißt du das? Ich kann es mir denken. Ja, ich bat sie auch um einen Gefallen. Abgelehnt? Abgelehnt. Auch geschäftlich? Nein, das künstlerisch natürlich. Künstlerisch? Mhm. Aha. Selbst eine dumme Belanglosigkeit wird also abgelehnt. So eine Dickschädelhaftigkeit. Bruno, mein Freund, weißt du, wie wir sie zwingen können? Hm? Sie hat gesagt, dass ihr enorm daran liegt, dass wir beide uns verstehen. Hm. Vermutlich ist sie nur gekommen, um uns zu versöhnen. Es scheint, man verzeiht ihr nicht, dass sie zwischen uns Unfrieden stiftet. Packen wir sie an dieser Stelle. Tun wir ihr weh. Und zwar, bis sie wiederkommt und uns zu Willen ist. Oh, wie unternehmungslustig ihr Unternehmer doch seid. Und was willst du tun? Machen wir es kurz. Prügeln wir uns. Mit Vergnügen. So, also, dann los. Nicht so fest. Lass die Jacke los. Lass die Jacke los. Nein! Verdammt. Das kleine Biest. Ja. Sie lacht dich aus. Nach allem, was sie mir zu verdanken hat. Ja. Allein die täglichen Friedhofsbesuche. Nie wieder. Sie hörten Geisterstunde von Italo Svevo mit Joachim Bissmeier, Helmut Lohner, Rosel Zech und Julia Gschnitzer. Übersetzung Jürgen Schröder, Regie Klaus Gmeiner. Das war eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg aus dem Jahr 1992. Und nun hören Sie Jörg Demus und Robert Schumanns Geistervariationen. Jörg Demus und die Geistervariationen von Robert Schumann. In Apropos Klassik wird Ihnen gleich nach den Nachrichten Christina Tengel Musik von Wien bis Triest, von Schönberg bis Busoni präsentieren. Und jetzt zu hören eine Jazzsängerin aus Triest, die auch oft in Wien gastiert, Anna Lovanjak. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love so terribly hard. For love to ever last, my heart should be well schooled, for I've been fooled in the past, and still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Just the color of the sea. Till my lover left me. Blue was just the bluebird in a tree. Till he said, cloudless summer skies so fresh and warm. But now the blue I see is more like winter. Winter skies with clouds about to storm. Blue was just a color of his eyes, till he said goodbye, love. Blue was just a ribbon for first prize, till he said don't cry, love. Blue too well I know the die aus Triest stammende Sängerin Anna Lovanjak. Nächste Woche im Ö1 Hörspiel Demeter und das Licht von Magda Wojcuk. Eine klassische Geschichte neu erzählt. Nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel.